Mein Name ist Ryan Dykes und dies sind unsere aktuellen Schlagzeilen. Neuer Radrundweg Wolfstour offiziell eröffnet, Freude über Spargel-Saisoneröffnung und Aue verliert in Duderstadt. Radio Mittelweser, Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Am vergangenen Sonntag wurde der neue Radrundweg Wolfstour im Rethemer Burghof eröffnet. In seinem Großwort vor rund 140 Gästen lobte Rethem Samtgemeindebürgermeister Kurt Brunfolge die gute Zusammenarbeit aller Beteiligten. Im Anschluss stellte Martin Fahrland, Geschäftsführer der Mittelweser Touristik, den neuen Radweg vor. Gekennzeichnet ist die Route mit einem Logo-Einschieber, auf dem ein Wolfskopf dargestellt ist. Nach Erbsensuppe und Kaltgetränken starteten rund 120 Radler unter der Führung des ADFC auf der Wolfstour Richtung Dörfwerden. Eine gelungene Veranstaltung für ein herausragendes Projekt war das Fazit aller Beteiligten am Ende des Tages. Gestern wurde die Spargelsaison 2016 offiziell eröffnet. Die Nachfrage nach dem Edelgemüse ist in der Bevölkerung bereits groß. Sowohl die Landwirte als auch die Gastwirtschaften im Landkreis Nienburg hegen große Hoffnung in die diesjährige Saison. Die Freude über den offiziellen Anstich sei dementsprechend groß, berichtet DEHOGA Ortsverbandsvorsitzender Friedrich Wilhelm Gallmeier. Auf jeden Fall, ab nach dem Anstich gibt es schon Spargel. Jetzt geht es los und wir freuen uns schon auf das erste Wochenende und hoffen auf rege Anmeldungen. Und man hat das Gefühl, die Leute warten schon drauf. Ich sage ja, ich bin dafür, dass es nach der Saison losgeht, wenn der offizielle Anstich war. Und wir freuen uns jetzt auch noch auf bessere Temperaturen und wollen unbedingt dann den Spargel an den Gast bringen. Aufgrund von erhöhtem Personenaufkommen wird auf der Nienburger Stadtbuslinie 3 stadteinwärts ab sofort wieder ein Verstärker eingesetzt. Dieser fährt zur ersten Schulstunde kurz vor der regulären Linie ab. Der Verstärker wird vorerst bis voraussichtlich Ende April eingesetzt. Die Verkehrsgesellschaft Landkreis Nienburg bittet die Schüler, diesen zu nutzen, um Engpässe auf der Linie 3 zu vermeiden. Und nun zum Sport mit Philipp Kessler. Der SV Aue Liebenau hat sein Auswärtsspiel in Duderstadt am vergangenen Wochenende verloren. Gegen den aktuellen Tabellendritten unterlag das Team von Trainer Carsten Thomas mit 22-26, verkaufte sich aber gut. Also es ist so, dass wir wirklich ein gutes Spiel gemacht haben. Wir haben letztendlich Kleinigkeiten entschieden. Also Halbzeit war unentschieden. Nach 45 Minuten haben wir noch mit 2 Toren geführt. Dann wurde uns auch ein bisschen die Kraft nachgelassen. Hat wenig Tore, war sehr intensive Abwehr und wirklich ein Spiel, was wirklich Spaß gemacht hat. Also 450 Zuschauer, die da richtig Attacke machen bei denen, das war schon schön. Liebenau ist aktuell Tabellensechster in der laufenden Verbandsligasaison. 3 Spiele stehen noch aus. Kommenden Samstag geht es ran gegen Söhre. So hat das Neueste aus unserer Lokalredaktion.